in sich, damit man ihren Voluntes ist. So muss sie sich am Tag verstecken. Wird das Licht doch nicht erschrecken. Lebt im Schatten, bis der Schein vergeht.